Wir haben es bereits in der Einleitung angedeutet. Plakativ formuliert hielten die Nazis unsere Heldin für einen alten, weißen Mann, den Vertreter eines Volkes mit Bauernkriegergesittung, Heberer, dessen Wurzeln bis in die tiefe Vorzeit in Mitteldeutschland in den Boden griffen. Tatsächlich aber handelte es sich um eine charismatische Frau aus einer Zeit, in der Menschen noch jagend und sammelnd so lebten, wie sie es schon immer taten. Überdies ist sie, wie wir sehen werden, ein hervorragendes Beispiel dafür, dass alle Menschen Migrationshintergrund besitzen und unsere Wurzeln bis nach Afrika zurückreichen. Das Beste nämlich, und da müssen wir der Pointe halber ein wenig vorgreifen, unsere Schamanin ist keine Weiße. Ihre Hautfarbe war, wie die Genetik verraten wird, dunkel. Immerhin 20% ihrer DNA stecken noch in der Mehrheit der heutigen Europäer. Die restlichen 80% unseres Erbguts speisen sich aus unseren anderen migrantischen Vorfahren, darunter die von Bicker und Heberer oft beschworenen Schnurkeramiker, die auch nicht von hier, sondern, wie wir mittlerweile wissen, ihrerseits aus der eurasischen Steppe zugewandert waren. Wir sagten es bereits. Ein Traumfund der Nazis entpuppt sich als Albtraum aller Nazis. Höchste Zeit also, sich der Schamanin mit aller wissenschaftlichen Sorgfalt anzunehmen und ihr und dem Kind ihre Identität wiederzugeben. Starten wir mit einer Ortsbegehung.